willkommen zu einer neuen TagView-Podcast-Folge. Und wie fast schon in jeder Folge bin ich auch nicht mehr alleine, sondern ich habe den Ingo in der Leitung. Hi Ingo. Hallo, Legic. Und wir haben wieder mal interessante Themen rausgegraben aus der bunten Technikwelt. Meistens dreht sich alles so irgendwie um Linux, weil das war so das, glaube ich, das Grundthema dieser Woche, das Hochinteressante. Da haben wir zum einen wieder eine News zu WebOS und dem neuen Manager, der jetzt WebOS leiten soll. Dann haben wir ein bisschen was zu Desktop-Umgebungen, dann Ubuntu und Java, eine fast schon unendliche Geschichte. Dann haben wir ein bisschen Verwirrung um XFCE und deren neuen Version. Und dann noch was Spannendes für alle Android-User, denn dort gibt es jetzt auch ein bisschen was mehr an Linux in Android, nämlich SE Linux wurde auf Android portiert. Dann gibt es den Linux-Kernel 3.3, der jetzt als RC erschienen ist. Und zum Schluss haben wir noch ein Thema für alle KDE-Fans, nämlich Aurora 3, das jetzt mit QML aufgerüstet worden ist. Aber ich glaube, wir fangen erstmal an mit der ersten Meldung, dass HP jetzt tatsächlich einen Microsoft-Manager, und zwar nicht irgendeinen, sondern die haben den Bill Wade eingestellt. Das ist der Typ, der im Grunde genommen verantwortlich war seit Windows 98 für die Entwicklung von Windows-Systemen bis Windows 7. Und der hat die sogar geleitet. Und der soll jetzt für HP arbeiten und soll das WebOS-System quasi in die Open-Source-Welt entlassen. Und das ist natürlich das Spannende, glaube ich, wie sehr will er spannend. Das machen? Als ja. Microsoft-Mitarbeiter hat er doch keine Ahnung von Open-Source, oder? Ich erinnere jetzt einfach mal an so eine andere Firma, die letztens von einem Microsoft-Manager übernommen wurde, nennt sich Nokia, so ein kleines Ding. Und da sehen wir ja auch, was passiert ist. Bringen jetzt tolle Windows-Phones auf den Markt und haben Maemo oder Migo leider verlassen. Ich glaube, du hast auch so ein N950 oder sowas, ne? Hast du nicht N900, auch so ein, ja. N900, genau, so ein Migo-Gerät oder ein Maemo-Gerät. Es ist total schade. Und jetzt, wer weiß, was HP mit der Geschichte mit dem Ex-Microsoft-Manager, also wenn ich wirklich Open-Source machen will, sorry, dann hole ich mir jemand anders. Also ich kann jetzt nichts zu dem Typen sagen, ob der einfach ein guter Manager ist oder nicht. Aber wenn ich sage, hey, ich mache jetzt voll einen auf Open-Source-Strategie, dann würde ich mir halt jemanden holen, der irgendwie da in der Szene bekannt ist, der da schon sich seine Sporen irgendwo verdient hat oder sowas, um halt eine Marke zu setzen und zu sagen, ja, wir stehen da voll dahinter, wir machen jetzt Open Source und wir wollen, dass dieses WebOS jetzt tatsächlich nochmal als drittes oder viertes System, Linux-System für Tablets und für Telefone da groß wird, aber das ist so jetzt eher so eine Ankündigung. Wir wissen selber nicht, was wir machen, wir holen uns jetzt mal einen Manager, der irgendwie mit Windows groß geworden ist und schau mal, was dabei rumkommt oder so. Also ich find's, ich weiß nicht. Es ist nicht der klügste Schritt, sagen wir so. Ja, vor allen Dingen wundert mich das ja, weil HP ja eigentlich sehr, sehr gute Beziehungen hat, so zu riesengroßen Projekten, die halt sehr viel Open Source machen, wie zum Beispiel Debian. Da gibt's ja sehr große Beziehungen zu, weil die ja auch jedes Mal sponsoren die ganzen DevConfs und teilweise auch anwesend sind und da Vorträge halten. Und das wundert mich dann, dass sie jetzt komplett irgendwie einen anderen Weg gehen und dann einen wirklich holen, der überhaupt irgendwie mit Open Source nichts zu tun hatte. Das ist irgendwie komplett seltsam. Und vor allen Dingen ist nicht nachvollziehbar. Also, also zumindest jetzt aus unserer Sicht nicht. Vielleicht macht es ja für die HP-Manager Leute, die da Entscheidungen treffen, irgendwie Sinn. Aber wie gesagt, wenn man ein Signal aussenden will, wir stehen da total hinter Open Source, dann suche ich mir jemand anders, sorry. Ja. Vor allen Dingen, eigentlich habe ich ja von HP erwartet, das war ja auch schon bei der Ankündigung, dass sie auf Open Source gehen wollen, kam das ja eine Woche danach oder sowas, dass sie halt liebäugeln mit diesem Modell Red Hat, wie man halt Open Source, wie man ein Produkt also zu einem Open Source Produkt machen kann und dann auch Kohle verdienen kann dabei und gleichzeitig noch so ein Community Projekt à la WebOS Internals, so heißt ja die Community bei WebOS, dann laufen lassen kann, so wie das Fedora Projekt halt für Red Hat für Linux halt eben als Ideengeber oder als Testversion irgendwie genutzt werden kann. Und da habe ich ja schon gedacht, ja, yuppie, yay, jetzt kriegen wir alle WebOS für auch Android-Geräte oder sowas. Das wird sicherlich hochinteressant. Aber irgendwie, ja, hat sich das irgendwie anders entwickelt. Ja, also dann hätte ich mir vielleicht auch jemanden von Red Hat geholt, also irgendeinen Manager. Ich meine, oder man geht halt auf Red Hat zu und versucht dann auch irgendwie mal einen Deal zu machen, was weiß ich, dass sie sich einen Manager ausleihen oder wie auch immer, ja. Also, oder wenn man gut bezahlt, kommt sich ja auch einer. Es ist halt echt ein komisches Konstrukt. Und ich meine, das Einzige, was WebOS jetzt hilft, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, als wir darüber geredet haben, die müssen halt einfach Tablets und Smartphones produzieren. Oder sie holen sich, was weiß ich, einen Samsung oder irgendeinen Hersteller, der ihnen welche produziert, wo sie die Software WebOS dann halt drauf tun können, weil sonst, sorry, sonst wird es nichts. Sonst, wir brauchen nicht noch ein Migo oder Tizen, ja, was dann halt keiner verwendet. Oder vielleicht eine Firma so halb nebenbei irgendwo unten, das bringt's nicht. Dann wird WebOS einfach nicht die Marktdurchdringung haben und kein Star werden. Dann bleibt es bei iOS und bei Android und jetzt vielleicht noch mit der Nokia-Allianz. Auf der CES war ja wohl groß gefeiert, das Lumia 900er, das jetzt tatsächlich vielleicht Windows Phone 7 oder 8 oder wie auch immer dann noch groß kommt und jetzt als Dritter da auf den Markt kommt. Aber wenn WebOS da rein will, hallo, dann hilft nur, dass sie Hardware bauen und das Zeug da drauf tun und das unter die Leute werfen und natürlich Entwickler anziehen und sowas. Das war sehr, das, den Teil haben sie ja wenigstens angekündigt, ja. Aber hallo, ohne Geräte, wo das Zeug drauf läuft, wird das nix. Sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Vor allen Dingen das, was ja dann auch interessant sein wird. HP hat ja nur angekündigt, dass sie dann, wenn sie Geräte bauen wollen, im nächsten Jahr nur Tablets bauen wollen. Das heißt ja im Grunde genommen, die haben den Handy- oder den Smartphone-Markt ja damit im Grunde genommen aufgegeben, weil wenn sie keinen Hardware-Partner finden, dann es ist nicht so, der Markt sieht nicht so aus wie damals, als Android quasi geboren wurde, wo sich alle Hardwarehersteller dann gefreut haben, ein kostenloses, ein Open-Source-Betriebssystem für ihre Smartphones dann zu bekommen, sondern es sieht halt so aus, dass jetzt halt Android und iOS dominieren im Grunde genommen und da muss sich halt WebOS durchsetzen. Das können sie halt, wenn sie auf den Smartphone-Markt tatsächlich noch eine Chance haben wollen, nur machen, wenn sie sich einen Hardware-Partner schnappen irgendwie. Ja, Und auf dem und Tablet-Markt, da sieht es halt noch, er ist ja noch relativ jung, sagen wir mal so, und da gibt es halt immer, sprießen halt immer neue Sachen auf. Da müssen wir halt mal schauen. da bleiben ja nicht mehr so viele übrig. Also Samsung macht ja jetzt neben Android auch noch dieses Tizen-Zeug oder wie auch immer man das aussprechen will. Und ich meine, da würde vielleicht noch Sony oder Sony Ericsson übrig bleiben, die man sich so nehmen könnte. HTC macht ihr Ding. Wen haben wir sonst noch? Also, wenn sie jetzt so nächste Woche oder irgendwann mal vorkommen und sagen, hey, wir haben hier Partner XY, vielleicht Sony, die jetzt anfangen, große Tablets zu bauen, die ja auf dem Markt noch nicht so wirklich vertreten sind, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Ansonsten, Naja, ja. es gibt halt noch die richtig billigen Anbieter. Also mir fällt jetzt gerade noch ein, was jetzt auch in Deutschland langsam hochgekocht ist, sind diese Huawei-Geräte, Android-Smartphones vornehmlich, die dann meistens 99 € oder ab 99 € oder aufwärts so ein bisschen kosten, also unter 200 €, sagen wir mal, solche Smartphones. Da wäre es vielleicht noch interessant und natürlich dann für den asiatischen Markt sicherlich diese China-Billigware, diese China-Billig-Handys. Die gibt es ja auch zum Teil sehr, sehr billig auch. Für den Import oder sowas zu kaufen, aber Ja, aber ansonsten, wenn du da werden sie sich nicht durchsetzen. wenn du Entwickler anlocken willst, und die sollen Applikationen dafür schreiben, dann bringen die Billigteile halt auch nichts. Das stimmt, ja Also eben. da kauft keiner Applikationen und da wirst du nicht ein Ökosystem schaffen, wo viele Entwickler sind und es so eine Art App Store gibt und da eine große Community sich drum entwickelt, die dann das System Open Source mäßig vorantreibt, weil so ein Billigmarkt kannst du auch mit so einem geschlossenen System prima versorgen. Die Leute, die das kaufen, die interessiert nicht, ob das Ding Open Source ist oder ob ich da noch was dazu installieren kann, sondern die interessiert nur, kann ich da im Internet browsen mit, kann ich da telefonieren mit und gut ist, die tun nicht mehr. Naja, aber das stimmt schon. Für die Endverbraucher, die kümmert es dann überhaupt nicht. Aber die Hersteller, interessieren sich ja doch schon für diese Open-Source-Sachen. Ich weiß nicht, ob du da mal angeschaut hast, aber es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge von diesen kleinen Handys, Billig-Handys, die dann tatsächlich mit Android, mit der angepassten Android-Version, die dann aussieht wie iOS oder sowas, dann verkauft werden tatsächlich. Da könnte eventuell HP reinrutschen, aber das wäre ja dann auch kein gutes Marketing für HP, wenn die auf solchen Billiggeräten dann rauskommen würden mit ihrem WebOS. Also ich sag mal, für uns zwei oder für die Hörer da draußen wäre der Markt, also das interessiert uns nicht, das wäre kaputt, dann kann HP oder WebOS da machen, was sie wollen. Das wird dann halt kein Markt, der uns jetzt als Entwickler und als Open-Source-Enthusiasten interessiert, weil, also, das Genau, sehe brauchen ich wir auch nicht. so, ja. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie das mit WebOS weitergeht. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal auf den PC oder sowas, oder die haben ganz skurrile Ideen, das auf dem Drucker irgendwie auszuliefern oder sowas. Wollen wir mal Also schauen. Hatten sie doch schon. Hatten Ja, sie doch hatten sie schon. das sogar Also schon. ich meine, es wird ja reichen, wenn sie ein gutes Tablet OS bauen. Für mich persönlich würde das jetzt voll reichen, ja. Aber dann müssen sie halt trotzdem auch Hardware auf den Markt schmeißen, dass die Leute das kaufen, testen und Entwickler halt anziehen. Sonst, ja, Und also die müssen vor klar, allen Dingen. sagt ja keiner, dass wir unbedingt Smartphones bauen müssen. Ja, und die müssen dann vor allen Dingen einen langen Atem haben. Atem haben, nicht Ja, so wie beim letzten Mal, wo die genau. dann nach 2 Monaten oder sowas gesagt haben, okay, wir canceln das komplette Tablet-Geschäft. Das war ja Ja. Murks, das So geht ja eine so nicht. traurige Sache. Oh Gott, ja. Also da denkt man sich manchmal schon, was da für kurzsichtige Manager dran sind, ja. Also es kann eigentlich nicht sein. Es ist so traurig. Da kauft man für X Milliarden so dieses Palm und weiß dann nicht, was man damit anfangen soll. Und gibt dem Ganzen dann irgendwie 6 Monate Zeit und als die Zahlen nicht da waren, cancelt man es gleich. Da hätte ich es gar nicht erst gekauft, sorry. Also Ja, das ja. stimmt. Ja, Und ich dann mal bin mir auch gucken. fast sicher, Palm hätte es besser gemacht als HP in der Zeit. Die hätten tatsächlich eventuell ein Tablet rausgebracht und hätten das dann auch sicherlich dann mindestens ein Jahr lang, hätten sie da abgewartet, was damit passiert und dann, ob sie sich dann vom Tabletmarkt zurückziehen und nur Smartphones machen oder jetzt komplett zurückziehen oder sowas. Da wäre ich mir also relativ sicher, dass also Palm hätte es besser gemacht. Ja, es sind nach der Übernahme sind wohl auch einige wichtige Köpfe hinter WebOS gegangen, die dann irgendwo anders ein besseres Angebot haben. Und von daher war das wahrscheinlich auch nochmal so ein, ja, Brain Drain, dass einfach irgendwelche Sachen gefehlt haben und die neuen Leute nicht genug die Vision hatten oder sowas. Kann natürlich auch sein. Ja. Ja, Na gut, ich jetzt glaube. spannend ist natürlich noch, was mit RIM passiert. Da sind ja auch gerade mehrere Übernahmegerüchte so am Machen. Also dieser Markt ist viel in Bewegung gerade noch. Da werden wir gerade jetzt in 2012 noch eine Menge sehen und mal gucken, wer so am Ende noch übrig ist. Und ich fände es schön, wenn WebOS dabei ist. Zurzeit sehe ich das nicht. Also wenn die da jetzt nicht richtig Geld reinpumpen und eine klare Strategie vorgeben und auch dabei bleiben, und das war ja auch immer so dieses Nokia-Problem, ja, die haben nur irgendwie alle 3 Wochen gefühlt ihre Strategie gewechselt, dann wird das nichts. Ja. Vor allen Dingen müssen sie halt Hardware rausgeben mit WebOS, ansonsten wird das auch nichts. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das geht dann so quasi in Richtung Desktop oder PCs. Da gab es eine interessante Umfrage. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf ProLinux. Da gab es eine Umfrage, welchen Desktop nutzen Sie überwiegend? Und da ist ja für mich beinahe schon Erstaunliches rausgekommen. Nämlich kam da raus, dass mit 46% KDE 4 weit geführt hat vor GNOME 2 mit 13% und GNOME 3 mit 14%. Und danach kam dann XFCE mit 10%, Unity nur mit 7%. Und ja, da waren noch andere Desktops aufgeführt, auch KDE 3, LXDE auch mit 2% beide. Und Enlightenment, der ja eigentlich kein Desktop ist, sondern eigentlich nur ein Fenstermanager, der war auch aufgeführt, aber mit 0% hat er nur irgendwie abgeschlossen. Aber doch schon sehr interessant. Also ich hätte nicht gedacht, dass KDE 4 so gut abschließt. Was sagst du dazu? Ja, das kann jetzt zwei Sachen bedeuten. Entweder wird KDE 4 wirklich benutzt oder die Leute, die Pro Linux lesen, sind einfach KDE-User. Ich würde jetzt mal eher davon ausgehen. Pro Linux ist wahrscheinlich einfach so ein Ort, wo sich eher die KDE-Leute versammeln. Also könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen. Oder würde ich da jetzt aus der Umfrage rauslesen, weil die Zahlen von installierten Systemen oder sowas trifft es natürlich nicht. Also Das ist klar, ja. klar, ja, und selbst KDE ist in Deutschland nicht mehr so beliebt, wie das hier der Fall ist. Also vor 5 Jahren hätte ich auch noch gesagt, ja, das stimmt, ja. Gibt mehr KDE-User in Deutschland als GNOME-User. Mittlerweile würde ich das nicht mehr so sehen. Ich finde es toll, ich benutze ja, wenn, dann eh lieber KDE 4 als GNOME, ist jetzt aber auch einfach aus der Geschichte raus. Ich habe mit KDE angefangen, ich glaube eine 1.0 irgendwas damals, und da ist man halt irgendwie hängen geblieben. Also jetzt benutze ich noch relativ oft LX.de, weil es einfach den leichteren Ansatz hat. Und das sind so die zwei Desktop-Umgebungen, die ich vorwiegend nutze. Und von daher freut mich natürlich das Ergebnis, aber ich glaube jetzt nicht, dass es die Wirklichkeit widerspiegelt, außer vielleicht bei ProLinux-Lesern. Ja, ich sehe auch gerade, es wurden nur 164 Stimmen abgegeben. Das heißt, so richtig objektiv ist das Ganze auch nicht. Aber es zeigt ja zumindest so einen kleinen Trend, jedenfalls der sich so ergibt, wenn ich auch mit anderen Leuten spreche, dass GNOME 3 und Unity irgendwie bei den Leuten irgendwie durchfallen. Also, dass die Leute eher dann in so einen KDE2-Desktop oder halt dann zu XFCE wechseln oder halt sich LXDE mal anschauen, aber mit Unity und GNOME 3 weniger anfangen können. Jedenfalls habe ich da Also so den Eindruck. ich meine, gerade bei GNOME 3, das ist dasselbe Problem, was KDE ja vor ein paar Jahren auch hatte, mit dem Wechsel von KDE 3 auf KDE 4, dass erstmal alle sich irgendwas anderes gesucht haben. Ein paar sind halt wieder zurückgekommen. Genau dasselbe werden wir jetzt mit GNOME auch sehen. Viele wenden sich ab von GNOME 3. Ich kenne auch ein paar Leute aus meiner Umgebung, die jetzt zum ersten Mal auch KDE tatsächlich ausprobieren, die gesagt haben, nee, mit GNOME 3 kommen sie nicht klar, das und jenes und das und dieses tut nicht. Ich gucke mir jetzt mal KDE an, und KDE 4 ist natürlich in einem Stand, wo man sagt, da funktioniert das meiste, das ist alles stabil, das kann ich halt einsetzen. Und wenn es halt die zwei, drei, vier Einstellungen, die den Leuten am wichtigsten sind, da funktionieren und bei GNOME 2 nicht funktionieren, dann ja, dann setzen sie halt jetzt das ein. Also klar, den Trend gibt es auch, dass sich die Leute jetzt zum ersten Mal ein KDE angucken oder weil sie beide Versionen überfrachtet finden, dann halt zu einem XFCE oder LXDE oder sowas wechseln. Ich meine, Linus Torvalds hat ja auch gesagt, nee, das nervt ihn jetzt. Früher hat er KDE benutzt, dann hat er lange GNOME benutzt und jetzt benutzt er LXDE, Quatsch, XFCE. Ich meine, wir Aber werden nie wieder dahin. er soll ja angeblich wieder gewechselt sein zu GNOME 3, weil er gemeint hat, ja, jetzt ist es Ja. benutzbar. Also er Ja, entscheidet sich der auch ist. ständig um. Was auch immer, aber es gibt auf jeden Fall die Leute, die sagen, nee, ein bisschen nicht so viel Speicher fressen, nicht so viel dies und jenes tun. Ich surfe eh nur im Netz und lese irgendwie meine E-Mails. Dafür reicht halt auch ein LXDE oder ein XFCE, ja. Zumal die KDE und GNOME-Applikationen ja auch starten können und man die benutzen kann, wenn man die braucht. Es ist ja nicht so. Man will einfach einen schmalen, kleinen, aufgeräumten Desktop haben. Die Leute fühlen sich halt klar bei GNOME 3, was völlig andere User, Benutzereingaben und wie auch immer ich jetzt alles habe und sehen muss und kein Panel mehr und kein dies und jenes mehr. Ja, das sind halt neue Wege. Ich finde es gut, dass KDE und GNOME diese Wege gehen, neue Sachen ausprobieren und sich nicht mehr so an dieses Muster halten, wie Windows das macht. Also ganz klassisch gesehen haben die ja einfach nur Windows nachgebaut. Es ist also, ja, so ein Startmenü unten, hier und das und jenes. Und man hat halt immer versucht, so nah wie möglich an dem Redmond-Original zu bleiben oder zumindest die User Experience dabei zu behalten. Und von daher finde ich es jetzt gut, dass die einfach viel, viel neue Sachen, viel neue Ideen drin haben. Es nicht mehr so ist, dass das, was Microsoft vormacht, irgendwie alle nachmachen, sondern da einfach super tolle Ideen dabei sind. Also gerade bei KDE mit den Plasmoids, die sie haben und dass die das alles machen können und mit diesen Aktivitäten, die man festlegen kann, dass ich halt auf Arbeit, was andere Sachen gestartet habe, automatisch, als ich zu Hause das habe. Das ist einfach toll, ja. Und da ist einfach eine Menge Innovation und es ist schön, dass KDE und GNOME da diese Wege gehen und sich nicht mehr ans Original oder an das, was sie früher machen wollten, halten. Und wer dann halt tatsächlich sowas Leichtes haben will, der nimmt halt ein XFCE und ein LXD. Und das ist ja das Schöne an Linux. Wir haben die Auswahl und wir werden auch nie wieder dazu hin zurückkommen, dass es nur GNOME und KDE gibt und der Rest ist unter ferner Liefen. Also sieht man ja hier auch GNOME 2, GNOME 3, aber auch LXDE. Gut, es sind jetzt noch relativ wenige Stimmen hier, aber LXDE hat auch knapp 10%. Unity wird auch groß verwendet werden, weil es einfach auf den ganzen Ubuntus mit drauf ist. Ich selbst versucht es jetzt gerade so die letzten Monate. Ich habe auf meinem Netbook unter anderem ein Ubuntu am Laufen. Also ich habe immer einen Arch Linux mit LXDE oder eine ganz normale Ubuntu-Installation mit Unity. Und ich meine, man kommt damit schon klar, aber ich merke da, wie man sich doch umstellen muss. Also erstmal auf ein Ubuntu, wie halt alles funktioniert, wo ich halt meine Pakete herkrieg und so. Das ist alles eine starke Gewöhnungssache. Und dann gibt's halt so ein paar Fensterbewegungen, wo ich jedes Mal denke, boah, irgendwie, was hat er jetzt schon wieder gemacht? Das wollte ich gar nicht. Und, ups, ich bin hier wieder in die Ecke gerutscht und das sehe ich nicht. Und es ist halt, aber das ist im Endeffekt ist es nur eine Sache der Gewöhnung. Man kommt damit auch klar. Ja. Ja. Vor allen Dingen, es wird ja auch immer noch weiterentwickelt. Da gibt es ja immer neue, schöne, neue Features für die verschiedenen Desktops. Nur das, was mich so ein bisschen beunruhigt bei dem genommenen Dreischritt, das ist das, was ich bei KDE 4 damals dann nicht gesehen habe, bei der 4.0er-Version, ist, dass jetzt ja Forks einfach auftauchen, auch von GNOME 3. Und da ist, glaube ich, Linux Mint mit an der Spitze, die dann zu machen. Also Cinnamon ist ja dieser neue GNOME 3 Shell-Fork, der so aussehen soll wie GNOME 2. Dann gibt's noch Mate, einen GNOME 2 Fork. Und das teilt ja oder zersplittert ja so ein bisschen die Community auch, die dann ja auch jetzt, und nicht nur die Community, die jetzt den Desktop nutzt und irgendwie unterstützt, sondern ja auch die Entwickler-Community so ein bisschen, wo ja dann das Ganze irgendwie so auf einen harten Kern von GNOME 3 Shell-Entwickler irgendwie zusammen zu zerbrechen droht im Grunde genommen. Und das ist halt so eine Entwicklung, die ich bei GNOME eher schade finde, dass das sich dann irgendwo. Und dann kommt natürlich auch noch Unity dazu, wo ja dann auch viele Entwickler von GNOME jetzt nichts mit der GNOME 3 Shell mehr zu tun haben, sondern jetzt eigentlich für Unity entwickeln. Und das ist halt so, also ich sehe so GNOME so langsam dem Untergang geweiht, wenn ich das mal das Szenario so ein bisschen weiter fortführe und jetzt Cinnamon immer beliebter wird und Mate sich irgendwann durchsetzt und GNOME 3 dann immer unbeliebter wird. Weiß ich nicht. Also klar, wir haben ja auch einen KDE 3 Fork, der halt weiterentwickelt wird. Ich weiß nicht, wie viele Personen den dann tatsächlich noch verwenden. Viele Entwickler sind nicht dran. Ich meine, auf der einen Seite natürlich, das ist das Schöne an Open Source. Ja, jeder kann sich das nehmen und solange es Leute gibt, die Interesse daran haben, dass es weiterentwickelt wird, wird es auch weiterentwickelt. Auf der anderen Seite, ich denke, das wird jetzt noch ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre so weitergehen, aber ich glaube, das wird sich irgendwann alles wieder auf GNOME 3 konzentrieren. Also Mint hat jetzt natürlich stark viele, viele Leute angezogen und das wird sich einfach dieses Jahr zeigen, ob die das beibehalten können. So viele Entwickler sind es auch noch nicht und wenn da jetzt nicht ein paar gute Leute noch dazukommen und die jetzt bei der Entwickler-Community stark wachsen, kann es auch schnell sein, dass sich das alles wieder umdreht und die auf GNOME 3 wechseln oder einfach viele Leute wieder doch auf eine andere Distribution gehen. Also das würde ich jetzt mal mit Vorsicht genießen. Also ich glaube nicht, dass sich das so stark zersplittert bei GNOME, dass wir da einen Untergang von GNOME sehen. Glaube ich nicht. Also ich fände es zwar schön für mich persönlich, weil ich eher KDE mag, aber nee, glaube ich nicht. Aber wir wollen den Teufel ja nicht an die Wand malen. Aber also momentan sieht es halt ein bisschen was chaotisch aus bei GNOME, im GNOME-Lager, würde ich mal sagen. Naja, ja, kommen wir von GNOME, glaube ich, jetzt so langsam. Oder willst du noch was sagen? Ja, wie gesagt, lass dem einfach noch ein bisschen Zeit. Lass uns Ende des Jahres noch mal drüber reden und dann gucken wir, wie es da aussieht. Ja. Gut, kommen wir von GNOME 3 zu Unity und zu Ubuntu so ein bisschen. Denn da gab es ja jetzt auch eine News vor einer Woche oder vor 2 Wochen sogar schon, dass Ubuntu ja, weil Oracle die Lizenzen für Sun Java bzw. Oracle Java zurückgezogen hat, im Grunde genommen, also die Distributor License for Java irgendwie, durfte ja Canonical und auch andere dürfen jetzt dieses Sun Java oder dieses Oracle Java eben nicht in ihrem Paketmanager weiter verbreiten irgendwie. Und da hat ja Ubuntu dann angekündigt, dass sie halt irgendwie nicht nur das aus ihren Repositories löschen wollen, sondern auch zwangsweise per Update, dass alle Leute irgendwie Oracle oder Sun Java deinstalliert bekommen. Und das war halt, glaube ich, eine Nachricht, wo dann nicht viele froh waren, weil ja immer noch Software, auch aktuelle Software, wenn ich gerade so überlege, das Tizen-Projekt hat ja vor kurzem einen SDK irgendwie released und da stand dann ganz fett unten drunter, ich habe es dann mir mal durchgelesen, stand, benötigt unbedingt Sun/Oracle/Java zum Laufen, mit OpenJDK läuft's nicht. Und wenn ich mir dann überlege, Ubuntu will das löschen, dann ist es irgendwie seltsam zumindestens. Und dann ist natürlich auch das Blöde oder das, was mich so als Open-Source-Mann irgendwie so ein bisschen befremdlich vorkommt, ist halt, dass Canonical angekündigt hat, so vorzugehen, wie ich es eigentlich von Apple erwarte, einfach auf einen Rechner zu gehen und dann Software, die man einmal installiert hat, einfach zu löschen. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Also ich hatte da richtig Bauchschmerzen, als ich das gehört habe, dass Canonical jetzt vorhat, Java einfach bei Installationen zu löschen. Na gut, ich meine, das ist bei Linux, wenn du halt mit einem Update einfach sagst, okay, wir holen jetzt die Version, wird jetzt installiert und die andere wird gelöscht. Ich meine, die müssen ja einfach nur ein Versionsupdate machen, wobei halt dann, weiß ich nicht, das Sun Java gelöscht wird und ein OpenJDK installiert wird. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich meine, wenn du nie ein Update machst, würdest du es halt nicht mitkriegen. Und ja, wenn man jetzt den Grund vorschiebt, da sind Sicherheitslücken in dem Java drin und wir tauschen die Java-Version gegen eine andere aus. Das ist ja genau das, was sie nicht gemacht haben oder nicht vorhatten. Ja. Sondern die hatten ja vor, ein Oracle-Java-Paket zu machen, das im Grunde genommen als ein Update angeboten wird, das dann also quasi installiert wird bei deinem Ubuntu. Aber das Paket selber hat nur eine Doc-Datei, das heißt, es ist komplett leer. Da ist nichts mehr drin. Und es wird auch kein OpenJDK nachinstalliert. Das ist halt das, was sie vorhatten. Weil es ja auch im Konflikt steht. Also dieses Paket, die können ja nicht die Abhängigkeiten des Paketes, wenn das schon installiert ist, einfach komplett ändern und dann sagen, wenn jetzt das Paket, dieses Java-Paket von Oracle installiert wird, dass dann OpenJDK auch installiert wird, weil das geht nicht, weil das ja vorher schon im Konflikt steht. Also das ist ein bisschen Paketmanagement, Debian-Gelolle, aber das ist, oder Gerede, das ist halt so, dass es halt im Konflikt steht oder stand und das ist deshalb nicht hätte gemacht werden können, so. Und ja gut, aber du kannst doch einfach dann du kannst doch einfach sagen, okay, es steht jetzt nicht mehr im Konflikt, weil die Dateien, die da drin waren, die im Konflikt stehen würden, sind ja nicht mehr drin in dem neuen Sun Java, weil es ja leer ist. Von daher könntest du ja könntest du das Verbot aufheben und das einfach als Abhängigkeit dazu installieren, würde schon gehen. Ja, dann hätten sie beides updaten müssen, dann hätten sie OpenJDK updaten müssen und Oracle Java. Ja, genau. Dann hätte also es geklappt, Oder du machst einfach ein Update von Java und sagst halt, okay, das dependet jetzt aber auf OpenJDK, in dem einen ist nichts mehr drin und dafür ist die neue Abhängigkeit für das Ding OpenJDK, wird gleich OpenJDK mit installiert. Also wenn man das will, geht das schon, würde ich jetzt mal sagen. Wie im Einzelnen man das macht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, ja, das ist halt ihre Software. Und wenn man das ankündigt und das gut kommuniziert, hätte ich da persönlich jetzt auch keine Bauchschmerzen. Es muss halt natürlich sichergestellt werden, dass noch alles läuft. Und wenn sie das nicht können, dann müssen sie sich einen anderen Weg überlegen. Ja, ich glaube, das eine ist halt diese technische Ebene, wie sie das umsetzen wollten, was so ein bisschen, sagen wir mal, interessant ist zu meinen. Aber das andere ist dann tatsächlich auch, wie man halt damit umgeht, dass halt jetzt tatsächlich eine Distribution dahergeht und sagt, wir löschen euch irgendein Paket, was ihr vorher schon installiert habt, oder wir ersetzen das einfach mit einem leeren Paket. Und das ist, glaube ich, doch schon ein etwas größeres Problem. Also ich sehe da zumindest ein Problem, wenn sie das gemacht hätten. Aber sie haben ja jetzt gesagt, die wollen das doch nicht machen. Das heißt im Grunde genommen, sie werden dieses Oracle oder dieses Sun-Paket einfach löschen von ihren Repositories oder durch ein leeres erstmal ersetzen, aber sie werden kein automatisches Update dann machen. Das heißt, es wird kein Versionssprung in diesem Paket selber geben, sodass die Leute, die das schon installiert haben, dann durch ein Update nicht das ersetzt bekommen und dann das auch beibehalten können, ihr Java. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Software, die halt tatsächlich nicht mit OpenJDK läuft und auf Sun und Oracle Java aufsetzt. Und es gibt ja eine ganze Menge Firmen, die auch mit Java arbeiten. Und wenn sie dann Ubuntu einsetzen, Ubuntu Server oder sowas, dann wollen sie sicherlich auch, dass ihre Software vernünftig funktioniert. Na gut, ich meine, dann kannst du ja trotzdem immer noch auf Java.com gehen oder so und dir das Zeug runterladen und das benutzen. Es geht ja nur darum, dass man es einfach nicht mehr weiter vertreiben kann, weil Oracle ja die Bedingungen dafür geändert hat. Kritisch sehe ich es natürlich auch bei alten Distributionen, wenn man da jetzt sowas ändert, sowas essentiell ist und dann bestimmte Programme nicht mehr funktionieren. Ich meine, wenn es das jetzt tatsächlich nur in der letzten Variante, also was ist das, 11, 11, 10, 10. Ja. Machen würden. Die machen es ja in allen, die haben es ja, ja geplant, in allen durchzumachen. Das naja, ist halt das. Müssen sie ja, ne? Weil sie naja, dürfen die ja müssen halt, ja, klar. Ja, aber nee, die hätten es nicht löschen müssen von den Rechnern der Leute, sondern sie hätten einfach nur sagen können, okay, wir nehmen es aus den Repositories raus. Das hätte gereicht. Und hätte keiner was gesagt. Aber die haben ja angekündigt, es auch zu löschen von den installierten Systemen. Und das ist halt etwas, das kenne ich halt nur von Apple oder von Microsoft, dass sie halt sowas per Remote einfach sagt, okay, wir löschen einfach mal was. Na gut, vielleicht haben sie da jetzt auch einfach auf die Kritik reagiert und machen es deswegen nicht mehr. Ich glaube auch, dass sie das so machen. Aber alleine schon, also manchmal habe ich bei Canonical so ein Gefühl, da fehlt immer noch eine Instanz, die vorher das Ganze so auf Community-Tauglichkeit oder auf Wirksamkeit in der Öffentlichkeit so ein bisschen prüft, wenn sie irgendein Statement rausgeben. Das war ja auch mit dem Banshee-Plugin und dem ganzen Gedönse so, wo die dann gesagt haben, sie wollen alle Einnahmen behalten oder sowas, wo die auch irgendwie, da hat so eine Instanz gefehlt, die denen sagt, okay, so und so würde die Community oder würde jetzt die Open-Source-Welt reagieren. Und naja, wollen wir mal schauen, wie sich das dann so jetzt weiterentwickelt bei Ubuntu, ob die dann aus ihren Fehlern lernen. Zumindest war es jetzt deutlich schneller, dass sie das zurückgezogen haben mit dem, dass sie Java doch nicht löschen. Von den Systemen als damals bei dem Banshee-Plugin. Desaster, würde ich mal fast sagen. Tja. Kann ich auch nichts groß zu sagen. Also es ist, ja, sollten sie sich vielleicht noch mal überlegen, wie sie mit der Community umgehen. Kommen wir von einem Desaster oder von einem kuriosen Thema zum nächsten, nämlich das XFCE-Team hat komischerweise, glaube ich, irgendwie die Jahreszeiten verwechselt, weil sie haben irgendwie jetzt schon im Januar einen April-Scherz auf ihre Webseite drauf gepostet. Nämlich haben sie behauptet, dass sie jetzt in Kürze Version 4010, also 4010 von XFCE veröffentlichen wollen. Und die Begründung war, glaube ich, sehr, sehr stark. Es ging halt darum, dass halt die neue Version 4010, also die neue Version wäre normalerweise 4.10 geworden, weil ja 4.8 die aktuelle Version ist, 4.9 ist immer die Entwicklungsversion, also die ungeraden Zahlen hinter dem Komma sind Entwicklungsversionen und 4.10 wäre dann die aktuelle Version geworden. Wird es ja auch im Grunde genommen, aber in dem Blogpost stand es halt noch nicht da und da gab es halt dann kuriose Begründungen dafür, weil halt 4.10 mit 4.1.0 verwechselt werden könnte. Deshalb haben sie sich gedacht, okay, machen wir jetzt 4.10 raus. Es gab dann Diskussionen darum, dass man das Ganze in Hex irgendwie darstellt. Das heißt, dann wäre es 4.a gewesen. Oder noch ganz andere kuriose Funktionen, die sie dann irgendwie eingebaut haben, so dass das irgendwie anders heißt. Und dieser komische Blogpost, der hat dann so viel Kommentare gebracht, dass dann am Ende dann doch tatsächlich noch einmal ein Aufklärungsbedarf irgendwie bestand und tatsächlich derjenige, der es gepostet hat, dann noch mal schreiben musste, dass es sich tatsächlich um einen April-Scherz im Grunde genommen handelt und sie dann doch die nächste Version 4.10 nennen wollen. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie kommen die jetzt, haben die nichts zu tun, wie kommen die auf so ein Schmökes? Ja, ich meine, es sind halt auch nur alles nur Menschen und Da kommen manchmal seltsame Sachen zustande, wenn man sich so, was weiß ich, bei ein, zwei Bier die nächste Versionsnummer überlegt. Also da gibt es eine Menge Gründe, warum das jetzt so sein könnte. Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht wirklich kritisch, die Version 4.10 zu nennen. Ich glaube, alle Ich Leute, auch die nicht. XFCE verwenden, die können auch Versionsnummern verstehen. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, dann sollen sie einfach auf ihre Distribution vertrauen. Was die machen, wird schon richtig sein. Ja, mein Gott. Weiß ich nicht, ich kann den großen Wirbel jetzt darüber echt nicht verstehen. Ob die jetzt 4010 heißt oder 410 oder wie auch immer. Hauptsache, es gibt eine neue Version, da sind neue tolle Sachen drin und es geht weiter mit der Entwicklung. Wie die heißt, ist doch völlig, Ja, sorry, völlig nebensächlich. eigentlich ja. Das, was mich dann nur in den Hintergedanken, den ich da habe, war, als ich es gelesen habe, entweder sie wollen eine neue Versionierung tatsächlich testen, das heißt, die haben das da hingeschrieben und wollten dann auf die Reaktion der Leute irgendwie warten, oder sie haben sich tatsächlich verschrieben, im Grunde genommen, wo sie dann den Punkt durch eine Null ersetzt haben und das dann irgendwie sich rausreden mussten. Auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Wäre auch eine gute Erklärung, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall haben sie angekündigt, dann halt Zura 4.10 dann auf der FOSDEM, die ja jetzt, glaube ich, Anfang Februar stattfindet, dann genaueres zu sagen und eine Ankündigung zu machen. Aber insgesamt sieht es halt so aus, weil es hat mich doch ein bisschen gewundert, weil ja, ich glaube, kaum ein Jahr her ist, dass 4.8 rausgekommen ist, dass sie jetzt dann tatsächlich schon 4.10 rausbringen, ist ja zumindestens haben sie dann ihre Bemühungen so um 50% angeschraubt, weil die haben das letzte Mal ja 2 Jahre gebraucht für ein nächstes Release. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass da richtig große Änderungen zu finden sind. Ja, Kleine Änderungen hier und genau. da. Sollen sie es so wie machen wie Chrome, da ist es auch völlig egal. Oder wie bei Firefox, was für eine Versionsnummer das Ding hat. Es das heißt einfach nur XFCE, egal und immer neu. Nun ja. Gut, kommen wir zu einem komplett anderen Thema und eine komplett andere Plattform im Grunde genommen. Es geht nämlich um Mobiltelefone. Da gab es was Interessantes, auch wieder auf ProLinux eine News. Das ist jetzt von der NSA, also der National Security Agency aus den USA, gab es jetzt ein Softwareprodukt für Android, nämlich SE Linux, das jetzt tatsächlich auf Android portiert worden ist. Und da frage ich mich natürlich, warum haben sie das gemacht? Wahrscheinlich aus Eigenbedarf, weil ja ihre NSA-Leute dann tatsächlich auch ein Smartphone rumtragen sollen, das dann ein bisschen was widerstandsfähiger, ein bisschen was sicherer ist als das, was halt Android oder das Stock Android oder das, was die Hersteller dann ausliefern sein sollen. Also ich fand das schon hochinteressant. Vor allen Dingen frage ich mich dann natürlich auch, ob das dann tatsächlich auch irgendwann mal Einzug hält in in die ganz normalen Smartphones der ganz normalen Besitzer, weil momentan sieht es ja so aus, man muss ein geroutetes Phone haben, man muss das irgendwie sich reinhacken, das Kernel-Modul reinladen und dann noch eventuell das Dateisystem umändern, um da Security-Labels hinzuzufügen und so weiter und so fort. Also momentan noch ein bisschen Gefrickel, aber zumindestens, also ich finde es hochinteressant. Was hast du denn dazu? Also ich meine, SE Linux ist ja schon ein längeres Projekt von der NSA und klar, da wird es irgendwelche Interessen geben. Ich kenne gar nicht so viele Leute, die SE Linux jetzt einsetzen, weil es gilt ja immer noch so als ein bisschen kompliziert einzurichten, weil dann musst du Da die habe ich. ganzen Regeln haben und die musst du halt pro Programm haben und Es wird ja aber es standardmäßig schon eingesetzt von vielen Linux-Distributionen. Also ja, hier ist dann aber Fedora nicht. nutzt das dann auch schon mit einer sehr restriktiven Policy im Grunde genommen, wo du dann jedes Mal, wenn du versuchst, irgendwie das Dateisystem zu bearbeiten und Fedora selber nicht gestartet hast oder sowas, dann kommt jedes Mal, wenn du Fedora dann startest, eine Warnmeldung hoch, ja, hier wurde Datei so und sowas verändert, schauen Sie mal nach, ob das in Ordnung ist und so. Also Genau, das ich kenne ist. von Fedora her. Kennst du es noch irgendwo, wo es wirklich groß eingesetzt Ich wird? glaube, es wird auch bei Ubuntu eingesetzt. Aber da nimmt man halt nicht solche restriktiven Regeln, sondern man benutzt so ein bisschen etwas Ja. ja, angenehmere Regeln, würde ich mal sagen, die dem User nicht so auffallen. Ja, wenn, dann müsstest du es ja auch für, du musst ja für jedes Paket, was wirklich installiert wird, müsstest du ja dann ein Regelset mitliefern. Weil sonst funktioniert es nicht. Und wenn ein Paket, was installiert ist, kein Regelset hat und du wirklich restriktiv eingestellt bist, dann funktioniert es nicht. Also ich finde das Konzept gut, ich sehe aber nicht, dass das komplett bei allen Linux-Distributionen wirklich eingesetzt wird, weil es einfach den User hindert. Das ist genauso wie Windows mit seinem UAE, nee, wie hieß dieser Dialog, der da immer aufgepoppt ist bei Windows Vista, UAC, also der UAC. genau gescheitert ist, weil es ja auch immer den User fragt, das Paket oder das Datei oder die bla XY versucht gerade dies und jenes zu tun, bist du wirklich sicher, dass das passieren soll? Das ist halt immer dieses User-Akzeptanz-Problem. Also für wirklich einen großen Einsatz halte ich es einfach für kritisch. Ich finde es zwar gut, dass es sowas gibt, ist eigentlich wichtig und aber ja, da ist einfach der User im Weg. Also für Profis, die sich damit auskennen oder die das dann auch einschätzen können, was da passiert, okay. Aber für alle anderen, weiß ich nicht. Ja, Ich glaube auch deswegen. ich überlege gerade, wie Ubuntu das macht, ob die tatsächlich SE Linux einsetzen. Ich meine, ich hätte gesehen in dem Quellcode von dem Paket, dass sie tatsächlich auch Policies mitliefern für SE Linux, dass zum Beispiel CUPS jetzt keine Möglichkeit hat, irgendwie Dateien auszuführen. Also der Druckerserver unter Linux, der hat halt nicht die Möglichkeit, Dateien auszuführen, sondern darf halt nur in bestimmte Verzeichnisse schreiben und lesen, aber darf keine Dateien ausführen. Also ich meine, ich hätte das gesehen bei Ubuntu. Also, und wenn sie das dann tatsächlich verwenden, dann machen sie es ja cleverer zumindest als Fedora, würde ich sagen, wenn es für den Endverbraucher oder wenn es um den Endverbraucher geht, weil halt eben keine solchen UAC-Dialoge oder ähnliche Dialoge halt aufpoppen, die einem irgendwie warnen, dass jetzt gerade irgendwie was läuft, was jetzt nicht irgendwie gewollt ist oder nach der Policy XYZ irgendwie nicht funktioniert. Also ich meine, Ubuntu nutzt SE Linux schon und das ist ja eine sehr populäre Distribution und da macht es, glaube ich, dann schon Sinn, da mal vielleicht genauer drauf zu schauen. Ja, müssten wir uns mal angucken, wie die das genau machen. Also ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube jetzt auch nicht, dass dieses SE für Android wirklich bald irgendwie in offizielle Sachen reinkommt. Ich meine, Android hat ja sein Rechtesystem so, dass es auch den User vorher fragt oder zumindest die Programme anmelden müssen, was sie alles dürfen. Viele Programme sagen natürlich, ich will alles können und dann sagt der User, ja, okay, du darfst alles. Und ich meine, so ein System würde dann auch SE Linux aushebeln. Also das ist. Ja, nee, nicht unbedingt, weil das hätte ja den Vorteil, wenn du dir ein Programm dann runterlädst, was dann zum Beispiel meinetwegen ein Notizzettelprogramm und dann steht da in der Beschreibung, ja, es muss halt auch irgendwie auf dein GPS zugreifen, wo du dann Frage stellst, verdammt, what the fuck, warum braucht das GPS für Notizen? Aber dann hättest du halt die Möglichkeit, mit SE Linux zu sagen, okay, dem Programm erlaube ich nicht den Zugriff auf das GPS-Modul. Und dann kann es halt darauf nicht zugreifen. Und es würde trotzdem eventuell dann laufen. Und damit könntest du halt eine Sicherheit zusätzlich generieren, indem du sagst, okay, ich weiß jetzt, Programm XYZ will dann vielleicht das und das können dürfen. Aber ich brauche das halt nicht, oder es braucht das halt unbedingt nicht, um damit es läuft irgendwie. Also Ja. es hat schon Sinn, glaube ich, für SE Linux auf Android. Also klar, zurzeit ist es bei Android so ein System alles oder nix, ne? Ich kann entweder angeben, okay, das, was man das Programm vorschlägt, was es tun will, das nehme ich an oder lehne das ab und dann kann ich das Programm gar nicht ausführen. Aber ich meine, denselben Sicherheitsmechanismus könnten sie ja da auch einbauen, indem sie einfach ich kann für jedes Programm einfach jedes ein- und ausschalten, würde ja auch schon gehen. Also ja. Ich weiß nicht, muss man jetzt mal abwarten. Ja, also Da müssten sie aber echt auch für jedes App Store-Programm oder Market-Programm, was es bei Android gibt, ja wieder SE Linux-Regeln mitbringen. Also ich sehe es gerade jetzt erstmal bei der Anwendung bei der NSA oder bei anderen Hochsicherheitsfirmen, die irgendwie ihr Telefon nochmal extra irgendwie besonders abdichten. Ansonsten weiß ich Na, nicht. ich hab jetzt so ein im Kopf so ein Programm, könnte ich mir vorstellen, das dann so laufen würde, dass das zum einen erstmal SE Linux standardmäßig deaktiviert bleibt auf Android, aber dass es zumindest erstmal reinfließt und dass es dann ein extra Programm geben könnte, wo du dann einfach bestimmte Regeln einfach einstellen kannst für die Programme, die du bereits installiert hast. Das wäre, glaube ich, was ganz, ganz Nettes. Dann müssten die Programme selber keine SE Linux-Regeln mitliefern, sondern du kannst dann alles irgendwie manuell einstellen, wenn du es halt brauchst und sagen, ja, okay, Programm XYZ darf jetzt nur das und das machen. Ich glaube, es wäre sicherlich auch, wenn es ohne SE Linux irgendwie funktionieren würde, wäre das sicherlich eine super Programmidee. Aber ich glaube, mit SE Linux klappt das, glaube ich, dann besser, weil es ja schon getestet ist und weil es ja auch ständig weiterentwickelt wird. Naja, das ist so meine Programmversion, Vision von dem Programm, was halt irgendwie für SE Linux funktionieren könnte auf Android. Schauen wir mal. Ja. Wo wir jetzt gerade schon bei einem Bestandteil des Linux-Kernels sind, kommen wir auch schon zu einer neuen News. Es ist nämlich jetzt der Linux-Kernel 3.3 als Release-Kandidat 1 rausgekommen. Und da gibt es ja auch einige interessante Neuerungen. Zum einen natürlich wieder hier Dateisysteme, die wieder besser unterstützt werden. ButterFS kriegt da neuesten Support, glaube ich, hat jetzt einen neuen Support. Ich weiß gar nicht, ob es hat's reingeschafft in die RC1. Auf jeden Fall neuer Komprimierungssupport neben LZO-Komprimierung war da, glaube ich, noch irgendeine Komprimierung, die da mit reinfließen soll, die relativ schnell sein soll. Es gibt ein neues neuer TCP-Stack, der jetzt für WLAN optimiert worden ist, beziehungsweise neuer TCP-Controller, der jetzt auch für WLAN optimiert ist und für noch schnelleren Durchsatz irgendwie sorgen soll. Und ich glaube, das Interessantere hierbei ist, dass dann tatsächlich auch jetzt ARM-Systeme immer besser unterstützt werden. Und da ist das ja, hochinteressant, dass es jetzt auch schon erste Unterstützung gibt für ARM-Systeme, also 32-Bit-ARM-Prozessoren mit mehr als 4 GB Speicher. Wobei ich mich gerade frage, ich habe noch kein ARM-System gesehen, selbst diese ARM-Server-Systeme, die mehr als 2 GB Speicher hatten. Also ja, obwohl der Speicher halt mittlerweile so billig ist, dass es wahrscheinlich einfach sinnvoll ist, da einfach noch mehr reinzutun. Und die Handys haben ja mittlerweile auch 2 GB oder so. Also da wird man einfach demnächst drankommen und wahrscheinlich ist es jetzt, der Linux-Kernel ist ja immer in ein paar Sachen einfach voraus. Mhm. Wenn das jetzt demnächst kommt, sollte das natürlich auch schon im Kernel drin sein, dass es auch benutzt werden kann. Gute Sache. Mhm. Und die 64-Bit-ARM-Prozessoren werden auch besser unterstützt. Da gibt es jetzt auch diese neue Architektur C6X auch irgendwas drin. Also ARM geht ja gerade ab wie Schmitz Katze. Ja. Das Interessante bei ARM ist ja, dass die meisten, du hast ja gerade Handys angesprochen oder Smartphones angesprochen, ich meine, die haben immer noch eine Begrenzung auf 1 GB. Also ich weiß, dass hier die meisten Chipsätze sowieso bei ARM eine Begrenzung auf 512 MB RAM nur haben und mehr passt da irgendwie nicht rein. Ich habe so einige Netbooks und Tablets gesehen, die ja noch auf diesem Cortex A8-System von Freescale oder diesem Freescale IMX 51 oder 53 basieren und ich meine, die hätten da, also das 51er hat zumindest eine Begrenzung auf 512 MB und die neue Version, also dieses IMX 53 hat eine Begrenzung auf 1 GB, glaube ich. Also deshalb hat mich das so ein bisschen gewundert, dass man jetzt schon an über 4 GB Speicher arbeitet. Aber es ist zumindest gut, dass man das macht. Ich kann mich noch erinnern, bei den ganz normalen Prozessoren war es halt so, dass es ein bisschen eng auf Spitz war, dass eben PAE-Unterstützung reinkam in den Linux-Kernel. Da gab es ja schon einige Leute, die tatsächlich mehr als 4 GB in ihrem Rechner drin hatten. Und dann war die PAE-Unterstützung zumindest in dem Fall kam sie was spät rein. Und ja, hier ist sie halt relativ früh reingekommen. Ja gut, was gibt's noch sonst so Neues in dem 3.3er-Kernel? Es gibt wieder was zu Sandy Bridge und Ivy Bridge, die sollen jetzt besser unterstützt werden, also Grafikkarten. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist dann jetzt auch noch, gibt's noch eine Unterstützung für ALSA, dass der jetzt halt auch irgendwie besser mit komprimierten Audiodateien umgehen kann und ja, ich glaube, RSA-Signaturen sollen jetzt auch noch mit reinkommen für den Extended Verification Module. Und ja, das ist, glaube ich, so, das sind so die größten Neuerungen, würde ich mal sagen. Aber für den Endnutzer, glaube ich, das Interessanteste tatsächlich, dass es eine bessere Dateisystemunterstützung gibt und halt eben für Intel Sandy und Ivy Bridge. Ivy Bridge ist ja, glaube ich, noch gar nicht draußen, aber Sandy Bridge, Leute, ist das, glaube ich, auch interessant, dass daran noch gearbeitet wird und immer mehr Performance rausgeholt wird aus den Treibern für den Linux-Kernel. Ja, Sonst bei X4 hat sich noch einiges getan. Was ich noch interessant finde, HDMI-Audio-Unterstützung in den Treibern für AMD und Nvidia soll verbessert worden sein. Also wie immer gibt es einfach ziemlich viele Sachen, die in dem neuen Kernel toll sind. Kernel 3.1 ist jetzt die neueste Version 3.1.10 rausgekommen und es wird auch die letzte sein. Also wer nicht gerade ein Longtime Support Kernel einsetzt, sollte jetzt auf 3.2 gehen und ja, jetzt warten wir mal die ganzen RCs ab von 3.3 und irgendwann wird dann auch 3.3 soweit sein. Ja, apropos 3, da gibt's auch wieder was Interessantes, nämlich diesmal vom KDE-Team. Die haben nämlich die Aurore Version 3 angekündigt. Aurore, das ist für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, die Theme Engine für KDE, die unter anderem dafür zuständig ist, wenn man Custom Themes für Fensterrahmen oder sowas verwenden möchte. Da gibt's halt diese Engine, wo man dann halt ganz einfach verschiedene Bitmaps irgendwie draufklatschen kann und dann kann man das Aussehen des Fensters irgendwie verändern, wie man es halt gewohnt ist von so einem Desktop. Und da gibt's halt die interessante News, dass jetzt in der Version 3 tatsächlich auch Qt Quick, also QML, zum Einsatz kommen soll. Und dass man dann dadurch, dass man halt QML einsetzt oder einsetzen möchte in der Version, erstmal eine ganze Menge an Codezeilen eingespart hat. Man hat so zum Beispiel 3000 Zeilen Code von C++ auf etwa 1000 Zeilen QML-Code runtergebrochen. Und das ist halt, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Ersparnis. Einsparen, ja. Und das ist halt hochinteressant, würde ich mal sagen. Und QML scheint ja immer beliebter zu werden und fließt ja auch immer mehr in die Entwicklung von KDE-Projekten ein. Plasma Active benutzt sehr, sehr viel QML. Aber jetzt auch die neue Version, die kommende Version KDE 4.8 soll ja auch eine ganze Menge von QML enthalten. Das einzige ja, schlechte oder die einzige blöde Nachricht daran ist, dass halt Aurore 3 wahrscheinlich erst nur mit KDE 4.9 Einzug halten wird, weil die aktuelle Version halt im Grunde genommen schon fertig ist, KDE 4.8, und da wird es halt also nicht mit einfließen können. Ja, gut. Also ist jetzt natürlich auch eine Sache, die für die Anwender jetzt nicht so spannend ist, aber für Entwickler natürlich eine tolle Geschichte, auch gerade wenn man da so viel Code einsparen kann, wenn das jetzt mehr Leute machen. Der Martin Gressling, der das in seinem Blog angekündigt hat, ist auch sehr, sehr umtriebig da im KDE-Umfeld gerade, auch mit, er arbeitet stark an Carvin. Und ist auch ein toller Typ, also ich habe ihn letztens kennengelernt, der ist echt richtig aktiv und wir haben ein Interview gemacht gehabt mit ihm bei Radio Tux auf dem Desktop Summit in Berlin. Da ging es um Carvin und Wayland, also den Windows Server, der eventuell mal Xorg ablösen kann oder zumindest an bestimmten Teilen ablösen könnte. Also ja, der ist der macht echt viele Sachen gerade. Super. Ja, also ich finde es hochinteressant, auch dieses ganze QML-Gedönse. Das kann eine ganze Menge helfen, dass Programmierer immer mehr oder dass zumindest immer mehr Designer auch zum Programmierer werden können. Und ich glaube, da macht es dann auch vielleicht für den einen oder anderen Nutzer auch Sinn, dass jetzt zum Beispiel auch sowas wie Aurore 3 auf QML portiert worden ist, weil man dann viel mehr Möglichkeiten hat, sein Aussehen des Desktops anzupassen und spezielle Sachen irgendwie einzubauen. Und was ich vor allen Dingen auch spannend finde, ist ja, QML benötigt nicht unbedingt auch eine Hardwarebeschleunigung. Könnte ich mir also auch vorstellen, dass einige Effekte, die sonst bei Carvin nur möglich waren, dass man halt eben Compositing aktiviert hat in seiner Grafikkarte, in seinem Xorg-Server, dass man das eben auch erreichen kann mit dem normalen Software-Modus und dass man halt nicht eben auf Compositing irgendwie setzen muss, um halt bestimmte Effekte erreichen zu können. Nun ja, das ist auf jeden Fall eine hochinteressante Sache. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann so weiterentwickeln wird. So, ich habe jetzt noch, ich werde dich noch ein bisschen überraschen. Ich habe nämlich noch eine News ausgegraben. Oh yeah. Grade, ja, gerade frisch reingekommen, nämlich eine Xorg-News. Bildschirmschoner lässt sich ohne Passwort entsperren. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich habe kurz vor der Sendung habe ich so ein Auge drauf geworfen, ja. Das Interessante dabei ist, dass tatsächlich der Xorg-Server 1.11, dort hat Schwachmat oder irgendein Scherzkeks hat einen uralten X-Free86-Code committed im Grunde genommen, der einem erlaubt, mit einer bestimmten Tastenkombination ein bestimmtes Programm, was im Vordergrund läuft bei Xorg, einfach zu killen. Und das ist halt eben der Grund, weshalb man tatsächlich den Bildschirmschoner oder die Passwortsperre unter den meisten Desktops einfach oder eigentlich im Grunde genommen unter allen Desktops einfach killen kann, weil im Grunde genommen diese Desktop-Sperre, die ja normalerweise läuft bei KDE oder bei GNOME und wenn du da so deine Passwortanforderung bekommst und deinen Bildschirm gesperrt hast, das ist ja im Grunde genommen nur ein Programm, das im Vordergrund läuft, den Dauerfokus irgendwie hat und dass man halt nicht schließen kann. Und halt mit dieser Tastenkombination, das ist jetzt, glaube ich, Steuerung, Alt und die Multiplikationstaste auf dem Numpad, wenn man das drückt, dann kann man halt tatsächlich das Programm killen und landet dann ganz normal wieder auf dem Desktop. Und das ist, glaube ich, das hat zumindest das Potenzial für Bug des Jahres, würde ich mal behaupten. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Das einzig Positive ist, dass so jetzt die meistverbreiteten Linux-Distributionen halt noch den X-Server 1.10 einsetzen und das halt noch nicht haben, also diesen Bug nicht haben. Ansonsten gibt's für den 1.11er-Server auch die Möglichkeit, halt mit bestimmten Keymap-Optionen dann das Verhalten irgendwie zu ändern, beziehungsweise nicht zu erlauben, dass halt diese Tastenkombination gedrückt wird, für die Leute, die halt tatsächlich den X-Server 1.11 einsetzen. Aber, also naja gut, es passiert manchmal, dass halt Sachen reinkommen, die man eigentlich schon, wo man eigentlich gedacht hat, die sind uralt und das merkt jeder sofort, wenn einer irgendwie was committet, was uralt ist und vor langen Jahren eigentlich schon rausgeworfen wurde. Gerade aus dem Grund, dass man halt eben diese Passwortsperren umgehen kann. Nun ja, eine recht kuriose News zum Schluss, glaube ich, der Sendung. Wir haben ja jetzt schon fast eine Stunde aufgenommen, mehr als eine Stunde sogar aufgenommen. Und ja, hat mir wieder Spaß gemacht mit dir, Ingo. Und ja, ich sag dann mal ciao. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War jetzt mein erster Podcast dieses Jahres. Deswegen vielleicht noch eine kleine Sache. Ich suche gerade einen Drucker, der gut unter Linux funktioniert, einen Laserdrucker. Also wenn jemand eine Idee hat, mir doch einfach mal eine Mail schreiben oder einfach in die Kommentare posten. Sollte natürlich nicht so teuer sein. Ob jetzt Farblaser oder Schwarz-Weiß, ist mir eigentlich egal. Ich weiß nicht, hast du einen Drucker zu Hause? Bist du, ja, ich habe auch einen Laserdrucker, einen schwarz-weißen, ist ein Brother, lass mich nicht lügen, irgendwas, Brother HL 2040 oder sowas. Die gab es relativ günstig, glaube ich, 90 Euro habe ich mir den damals geholt und der kann halt nur schwarz-weiß, aber dafür relativ flott. Reicht ja auch, also ich drucke auch nicht so viel, ich habe jetzt einfach die letzten Jahre überhaupt gar keinen Drucker gehabt, und jetzt wird es doch nochmal interessant. Ich habe eigentlich gedacht, so papierloses Büro, ich lebe das jetzt mal, ich schaffe das irgendwie, aber es gibt doch ab und zu mal immer wieder Sachen auszudrucken und dann jedes Mal zur Uni zu gehen und das auszudrucken, ist auch immer ein bisschen anstrengend. Und dann bleiben so Sachen liegen, die man dann tatsächlich doch gedruckt haben muss, weil es wieder irgendein Formular auszufüllen gibt und ja, es ist doch nicht so, dass man wirklich alles schon übers Internet machen könnte. Und deswegen wäre jetzt so ein Drucker interessant. Und ich habe zwar ein bisschen rumgeguckt, aber irgendwie jetzt noch nichts Spannendes gefunden. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Muss halt gut unter Linux funktionieren. Also von KUPS unterstützt sein. Und große Anforderungen habe ich nicht. Soll halt billig sein. Soll gut mit Recyclingpapier umgehen können. Und wenn möglich, die neuen Toner auch nicht so teuer. Aber es wird jetzt kein Großdruckauftrag jedes Mal kommen. Ja. Jo. Gut, dann wünsche ich euch noch schöne Woche oder wann auch immer ihr die Sache hört und dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, dann sage ich auch mal noch einmal ciao. Ja, ciao. Und bis zur nächsten Folge.